Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind die Gruppe 2a, Pablo, Laura, Ana, Ricardo, Carmen, Juan, Nerea, Alejo. Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Minigärten. Das brauchst du. Ein Stück Pappe, 4 cm mal 8 cm. Ein Stück Gitterband, 5 cm mal 9 cm. Stecknadel und Klebstoff. Flüssig. Kleine Früchte, Samen, Zapfen. Kreativität, Fantasie und Originalität. Anleitung. Überlegen dir ein schönes Design für deinen Minigarten. Schneide ein Stück Pappe etwa 5 cm mal 8 cm. Klebe das Stück Gitterband darauf. Klebe die Früchte, Samen, Zapfen und so weiter dem Entwurf nach auf die Pappe mit dem Gitterband, damit die Dekomotive später nicht runterfallen musst du reichlich Klebstoff auftragen. Wenn die Früchte, Samen oder Zapfen nicht von selbst stehen können, stecke eine oder mehrere Stecknadeln durch die Pappe von unten nach oben. Und stecke die Früchte von oben nach unten, sodass die dann allein stehen. Mit dieser Idee bereitest du einen lieben Menschen große Freude.